Deutschlandfunk Kultur. Fazit. 2010 hat das Feuilleton Helene Hegemanns Debütroman Axolotl Roadkill in den Himmel gelobt, was sicher auch damit zu tun hatte, dass die Autorin damals erst 18 war und als neue Popliteratin gefeiert werden konnte. Dann gab es allerdings Plagiatsvorwürfe ohne Ende. 7 Jahre später ist Helene Hegemann 26 und Regisseurin ihrer eigenen Buchverfilmung Axolotl Overkill mit Jasna Fritzi Bauer in der Hauptrolle. Die spielt die wohlstandsverwahrloste Schulverweigerin Mifti, die mit ihren Halbgeschwistern nach dem Tod der Mutter aufwächst. Ja, das ist nicht lustig. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Prösterchen, Mifti. Bitte was? Prösterchen? Woher hast du diese ganzen Prösterchen, guten Morgen? Wo kommt es her? Wo kommt das alles her? Was ist los mit dir? Formen und die lerne Beruhig ich im dich. Alltag. Ja, die lerne ich im Alltag. Man beruhigt dich selber, du Spast. Leute, bitte kriege ich ein Geschenk. Hier, neues iPad. Geil. 0007. Da war sie zu hören. Anke Lewicke ist im Studio. Findet Helene Hegemann in diesem Film denn etwas Abstand zu ihrer Heldin? Ich meine, im Buch war sie ja eine Art alter Ego, aber es sind ja jetzt auch ein paar Jahre vergangen. Also es ist schon ein sehr emphatischer Blick, aber es ist auch ein distanzierterer Blick. Also das Buch war ja so ein Bewusstseinsstrom, ein Strudel aus impressiven Drogen, Exzessen und anderen Entgleisungen. Und jetzt kann man sagen, dass Helene Hegemann als Regisseurin ihr alter Ego quasi auf die Couch der Psychoanalyse legt. Und es ist jetzt schon auch eine Assoziationskette und sie versucht jetzt an die Gefühle dieser Figur ranzukommen, an die Einsamkeit und alles. Und es ist schon visuell ganz gut markiert, wenn es dann in die Clubs geht, dann ist es nicht, wie man das so aus anderen Filmen kennt, dieses Ecstasy-Zusammengewusel, sondern diese Figur Mifti ist schon immer ein bisschen draußen vor, schaut sich das alles an. Also sie will wirklich hinter den Exzess schauen. Und wir haben ja gerade in dem Dialog schon gehört, dass sie auch von vielen Neurotikerinnen, von gestörten Menschen umgeben ist. Also Laura Tonke als Halbschwesterin, die ist immer überdreht. Dann gibt es noch Mavi Hörbiger als beste Freundin, immer hysterisch. Dann gibt es ihre große Liebe Alice, die schon so ein bisschen älter ist, aber immer entrückt. Und ich finde, diese Figuren sind aber alles so Kunstfiguren, die stehen so für etwas und haben so, verkörpern keine echten Gefühle. Und deshalb komme ich auch nicht an Mifti ran. Und da denke ich die ganze Zeit, der Film ist vielleicht so ein bisschen wie das Drama des begabten Kindes. Helene Hegemann ist ein Drama des begabten, also ist ein begabtes Kind. Und sie kommt aus einer Künstlerfamilie und vielleicht ist es genau der Film, den man dann auch von ihr erwartet, ohne große Überraschung. Die Plagiatsvorwürfe habe ich eingangs ja schon erwähnt. Findet Helene Hegemann denn filmisch so eine Art eigene Handschrift oder macht sie da auch das Zitat zum Prinzip? Ich finde, für einen Coming-of-Age-Film, was es ja letztlich ist, hat sie schon eine sehr eigene Handschrift. Und manchmal finde ich das schon fast formal zu souverän. Also dann spürt man so richtig, wie mal die langsame Montage gesucht wird, dann mal der schnelle Schnitt. Und man spürt auch, die Kameraperspektive muss immer anders sein. Es müssen auch ungewöhnliche Perspektiven sein. Dann hat das manchmal was von so einem Insektenforscher. Aber gleichzeitig gibt es auch so eine schöne Reibung, weil diese Figur fühlt sich ja auch von ihrer Umwelt nicht wahrgenommen. Und der Film bleibt vielleicht letztlich so ein bisschen narzisstisch, sieht her, was ich kann und so weiter. Und ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass sie vielleicht ihren eigenen Hintergrund noch ein bisschen mehr reflektiert. Da bleibt der Film jetzt so eindimensional, aber ich würde trotzdem schon sagen, das ist ein Talent und ich bin wirklich gespannt darauf, wenn Helene Hegemann mal eine Geschichte macht, die nicht ihre eigene gleich ist. Axolotl Overkill von Helene Hegemann über ihr eigenes Buch Axolotl Roadkill. Und damit kommen wir, Anke Lewicke, zum zweiten Film der Woche. Und auch da geht es um jemanden, der, Sie hatten das Stichwort Narzissmus gerade erwähnt, ja, der seinen Narzissmus hemmungslos ausgelebt hat. Das ist allerdings schon etwas länger her, nämlich Ludwig XIV., der sogenannte Sonnenkönig. Ein Porträt vom spanischen Regisseur Albert Serra. Und er widmet diesen Film dessen letzten Tagen. Warum, Anke Lewicke? Ja, manchmal ist es ja interessanter, wenn man vielleicht nur ein paar Tage nimmt, um von einer Biografie zu erzählen, weil man da die Essenz und den Geist besser erfassen kann. Und es ist ja ganz interessant, fälschlicherweise wird ja dem Sonnenkönig immer wieder dieses Zitat unterstellt, L'État, c'est moi, der Staat bin ich. Das hat jemand völlig anderes gesagt, aber es passt einfach zu ihm. Und das passt auch schon einfach in die erste Szene. Er sitzt im Rollstuhl und sagt einmal Allee. Und damit ist schon seine ganze Macht in Szene gesetzt. Und das sind immer wieder so Kleinigkeiten. Er liegt meistens im Bett, verlangt dann nach einem Glas Wasser nachts. Und dann ist es so ein nicht eben Kristallglas. Und dann braucht er sein Kristallglas und seinen Stammdiener. Und das ist dann auch ganz schön inszeniert. Dann sind die Hofdamen da. Er war ja auch ein Womanizer der damaligen Zeit. Dann verlangt er nach seinem Hut, zieht ihn vom Bett aus ab und wieder auf. Und dann wird so schön applaudiert. Und man spürt die ganze Zeit, sie glauben schon noch an ihren König, aber die Macht hat sich eigentlich schon aufgelöst oder ist in einem Auflösungsprozess. Und es ist so ganz schön, wie dieser Regisseur eigentlich das festhält, diese Zeichen der Macht, die sich verselbstständigt haben. Und gleichzeitig ist es einfach ein unheimlich schön choreografiertes Kammerspiel, was auch opulent ist. Und gleichzeitig dann aber der Körper, der immer trauriger wird, der immer mehr zerfällt. Also das ist so eine schöne Diskrepanz und ein schönes Spannungsfeld. Gespielt wird Ludwig XIV. Vom Franzosen Jean-Pierre Léaud, den man ja auch aus vielen Truffaut-Filmen kennt, also eher Nouvelle Vague. Wie macht Léaud sich denn unter der, ich sag mal, gepuderten Perücke? Ja, es ist einfach ganz toll, weil wir kennen ihn ja vor allen Dingen als jungen Antoine Vanel, haben ihn beim Erwachsenwerden zugesehen. Da war er so kaum zu fassen. Und jetzt ist er so ganz Körper, so ganz gravitätisch. Und aber der Körper funktioniert auch nicht mehr richtig. Deshalb muss er seine ganze Energie in die Mimik setzen und er kann auch nicht mehr richtig sprechen. Aber jeder Satz, den er sagt, ist ein Befehl. Also das macht er wirklich unheimlich souverän. Und manchmal ist die Kamera wirklich minutenlang auf seinem Gesicht und man schaut einfach gebannt hin, weil, wie ich das schon versucht habe zu erklären, diese Macht funktioniert einfach weiter und man zieht einfach auch Parallelen zu heutigen Staatsmännern und Staatsfrauen und überlegt, was für Zeichen für Macht die transportieren und wie das so alles funktioniert. Also da öffnet sich der Film auch für heute und gleichzeitig ist es einfach ein unheimlich schön fotografierter Kostümfilm. Das Sterben von Ludwig dem 14., vorgestellt von unserer Filmkritikerin Anke Lewicke. Morgen läuft der Film in den Kinos an, genauso wie Axolotl Overkill von Helene Hegemann.